Geboren vor 100 Jahren, gestorben vor 50, 11 Jahre Gefängnis und Zwangsarbeit, 3-mal Verbannung, die erste, als er 20 war, 3-mal Flucht aus der Verbannung, 1-mal vom Baikal bis Berlin, 2-mal ein bisschen weniger weit. Pole, übrigens. Letzte Befreiung aus einer Haft, März 1917 in Moskau durch revolutionäre Arbeiter. Ins ZK der Bolschewiki gewählt, August 1917 in Petrograd. Mitglied des revolutionären militärischen Zentrums des ZK, Oktober 1917. Auf Vorschlag Lenins zum ersten Vorsitzenden der ZK ernannt, Dezember 1917. ZK, das ist gesamtrussische außerordentliche Kommission zum Kampf gegen Konterrevolution und Sabotage. Ernennung zum Vorsitzenden der Kommission zur Verbesserung des Lebens der Kinder. Januar 1921. Ernennung zum Volkskommissar des Innern- und des Verkehrswesens. April 1921. Ernennung zum Vorsitzenden des Obersten Volkswirtschaftsrates. Februar 1924. Gestorben am 20. Juli 1926. Wohlgemerkt, wenn er das eine wurde, hörte er nicht auf, das andere zu sein. Nun ja, Gottchen, das war diese Zeit. Was blieb ihnen übrig, wenn sie siegen wollten? Wir, heute, haben Spezialisten dafür. Nicht, dass man nicht auch Kommunist wäre, Revolutionär. Aber es sind eben andere Zeiten. Und der Genosse Felix ist dafür so vieles gewesen, dass wir es nicht sein müssen. Oder? 7 Jahre hat Lenin, 9 Jahre hat Dserzhinski noch zu leben gehabt, nach dem Anfang der großen Revolution. Wir feierten das 60. Jahr. Was ist? Sind unsere Aufgaben kleiner geworden? Unsere Gegner friedfertiger? Die Gefechte vorüber, die Genüsse, Forderung des Tags. Wir wissen, so ist es nicht. Aber großer Wert wird gelegt auf pünktlichen Feierabend. Gesundheitsbewusst wird genannt der Inhaber eines Attests. Äußerstens von Reserven wird gesprochen, wenn Egoismus, Faulheit und Gleichgültigkeit gemeint sind, dass einer Zeitgenosse der Partei ist. Das heißt, er existiert gleichzeitig mit ihr, genügt manchem zu glauben, er sei Genosse. In der Partei zu sein, ist ein Privileg. Es ist vorteilhaft, einer Partei anzugehören, die in der Führung öffentlicher Angelegenheiten die Macht hat. Du willst ein Grundstück erwerben. Sprich mal mit dem oder dem, ich vermittle das. Baumaterial wird geregelt. Dass du ein Auto brauchst, ist klar. Kriegst eine Bescheinigung. Soldat auf Zeit passt deinem Sohn schlecht in den Kram. Ich erkundige mich, was sich da machen lässt. Deine Tochter hätte kein Anrecht auf einen Studienplatz. Ach, wegen ihrer nicht so erheblichen Leistungen. Ich kümmere mich darum. Und auch sonst. Weshalb sollst du in der Partei sein, wenn du nichts davon hast? Wozu an der Macht beteiligt sein, angeblich, wenn sie dir nicht nützt? Ich mach das schon. In der Partei zu sein, ist ein Privileg. Du hast das Vorrecht, mit den Arbeiten betraut zu werden, die am schwersten sind. Im Kampf dort zu stehen, wo die geringste Deckung ist. Über Brücken zu gehen, bevor deren Festigkeit geprüft werden konnte. In der Partei zu sein bedeutet, dass es für dich keine Stimmenthaltung mehr gibt. Nur noch Ja oder Nein. In der Partei zu sein bedeutet, du musst sie verlassen, wenn sie sich auf dich nicht mehr verlassen kann. Dein Privileg ist der Mangel an freien Stunden, ein Höchstmaß an Pflichten, Verantwortung über Verantwortung. Das war eine andere Zeit. Nein, das war keine andere Zeit. Das war unsere Zeit. Nur 60 Jahre früher. Es ist bei allem davon auszugehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber das sagt nichts erstens über seine Länge, zweitens über seine Beschaffenheit, drittens über Gefälle und Steigungen in seinem Verlauf, viertens über die Gegenden, durch die er führt, fünftens über die Ablenkungen, die uns von ihm fortlocken möchten, sechstens über Abgründe, die zu überbrücken sein werden, siebentens über Gebirge, durch die wir uns hindurchschlagen müssen, achtens über Gewässer, die wir zu überwinden haben, neuntens über Sümpfe, zehntens über alles Mögliche und Unmögliche, dessen Natur, aber auch allein dessen Schein geeignet sein könnten, manchen die Richtigkeit des Wegs überhaupt in Frage stellen zu lassen. Wir sind Menschen. Uns ist Furcht erlaubt. Es ist trotz allem davon auszugehen, dass der Weg richtig ist. Trotz allem. Du willst in die Partei. In welche? Als ob wir nur die eine hätten. Also in die, die den Ton angibt. Jung genug bist du ja. Nicht, dass wir nicht auch 40-Jährige aufnehmen oder überhaupt reife Menschen, die als Bürgschaft Erfahrung und Erkenntnis beibringen, die es sich verdammt überlegt haben, ob sie den Schritt tun. Denn ein Schritt ist es immerhin. Deine Jugend wird in dir jedenfalls erleichtern. Natürlich wirst du mit einem Parteiauftrag rechnen müssen. Nichts Schlimmes. Du schaffst es schon. Wir lassen dich was erledigen, das du sowieso zu erledigen haben würdest. Prüfungen wirst du weiter nicht ausgesetzt sein. Eine Gefährdung deiner Person ist nicht zu befürchten. Die Partei ist nicht illegal. Halt dich mit Weibergeschichten zurück. Komm nüchtern zur Arbeit. Qualifizier dich ein bisschen. Bleib nicht auf der Strecke mit Beiträgen. Rechne deinen Mehrverdienst ab. Das verlangt das Statut. Ach, übrigens ist es eine Ehre. Hast du Passbilder? Die Aufnahmegebühr ist eine Mark. Es ist gut, dass Parteiaufnahmen stattfinden können im schönsten Saal der Stadt, dass sie hier nicht mehr stattfinden müssen in der verdunkelten Wohnküche eines zuverlässigen Kommunisten oder unter freiem Himmel im Schutz eines Maisfelds, über den Köpfen die Granaten faschistischer Artillerie und mit der Möglichkeit vor Augen, dass du in der nächsten Stunde tot bist. Es ist gut, dass die Partei die Macht hat. Aber geh nicht in die Partei wie in ein Geschäft, das für seine niedrigen Preise berühmt ist. Geh nicht in die Partei, weil es üblich ist und ohne Risiko. Geh nicht in die Partei aus demselben Grund, aus dem du eine Lebensversicherung abschließt. Geh nicht in die Partei, um in gemutmaßte Geheimnisse eingeweiht zu werden, die in ihren Versammlungen eine Rolle spielen. Geh nicht in die Partei, weil sie ein feiner Haufen ist, lauter Kumpels, die untereinander Genosse sagen und ihren Generalsekretär duzen. Das Parteidokument ist keine Aktie, deren Wert steigt oder fällt, je nach der Konjunktur. Rechne damit, wenn du aufgenommen werden willst, dass du immer noch an die Wand gestellt werden kannst. Dafür. Sing nicht auf zum letzten Gefecht, ohne daran zu denken, dass es noch aussteht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Halte das nicht lediglich für eine Verszeile in dem Lied, mit dem gewöhnlich Kundgebungen schließen und dann nichts wie weg nach Hause, wo die Parteilosen längst sind? Und du hast das Opfer gebracht, 2 Stunden länger im Betrieb zu bleiben. Und das war's dann auch schon. Das war deine Genossenpflicht, die du ohne allzu laut zu murren erfülltest. Und eigentlich erwartest du ein Lob, einen ganz kleinen Orden für deine intensive Anwesenheit. Dies betrifft die Versammlungen. Aber darin erschöpft sie sich nicht, die Partei. Und was die Parteilosen anlangt, vergiss nicht, es hat schon immer parteilose Bolschewiken gegeben. Sieh also weder hinab, noch, wenn dir so ist, neidvoll hinauf zu ihnen. Sieh, was sie tun, für das mit ihnen Verabredete. Geh vielleicht lieber nicht in die Partei. Sie ist voller Risiko. Du zahlst drauf. Zwar gehört es für den und jenen zum guten Ton, ihr beizutreten, aber du bist doch für das Besondere. Mit einer Lebensversicherung hat sie nichts gemein. Und Geheimnisse sind da nicht zu holen. Das Programm ist ja öffentlich. Und dass sie ein feiner Haufen sei. Lauter Kumpels, weißt du? Ich weiß nicht, es käme auf eine Probe an. Du müsstest jeden Einzelnen, jeden für sich und dann wieder alle zusammen Belastungen aussetzen. Und zwar hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit, ihrer Standhaftigkeit, ihrer Opferbereitschaft, ihrer Solidarität, ihres Muts, ihrer Ausdauer, ihrer Unfähigkeit zum Verrat. Aber eben diese Belastungen sollen möglichst vermieden werden, nicht aus Furcht vor niederschmetternden Resultaten, sondern weil sie so ausdrücklich nur im offenen Kampf denkbar sind, im Krieg. Und den will die Partei nicht. Das ist eine ihrer Hauptaufgaben. Andererseits ist offener Kampf nur Krieg? Ist nicht die größte Belastung der Alltag? Die hohe Kunst, dich als Kämpfer zu fühlen, auf dem Weg zur Arbeit, während der Arbeit und als Gewinner einer Schlacht, wenn die Leistung deiner Schicht abgerechnet wird. Und ihr habt nicht schlecht abgeschnitten, auch für die eigene Tasche nicht. Aber wichtiger noch, ihr habt die Ehre der Klasse verteidigt. Es muss kein Ausbeuter euch treten. Es muss keine Angst um den Arbeitsplatz euch treiben. Es muss niemand euch vor seinen Karren spannen, damit ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ihr erfüllt den eigenen Auftrag. August 1918. Anschlag auf Lenin. Frohlockender Gegner. Doch mit Telleraugen dann glotzt das Entsetzen auf lange Namen mit hohen Titeln. Erschossene. Der Wind reißt die Listen in Fetzen und weht sie durch Straßen und dreht sie zu Tüten. Die Tatze der Klasse liegt hart auf dem Raubtier. Tscheka streckt sie her vom Lubjanka-Bezirk. Nicht mucksen, ihr Feinde. Verduftet, verstaubt ihr. Sitzt brav, Kleinbürger. Die Pfoten verberg. Iljitsch. Die Klasse stand auf. Stand ihm bei gegen das bissige Ungeheuer, flößte ihm ein wie die beste Arznei ihres Willens Heilkraft und Feuer. Die Spießer verschwanden auf Böden in Küchen, rührt uns nicht an. Wir sind winzige Küken, sind Mücken, nein, Mückchen. Gebt uns Kuchen, ein Stückchen. Schließ deinen Rachen, du schlimme Zeit. Wir Spießer wollen Ruhe. Schenkt uns ein paar Schuhe und schon sind wir für eure Obrigkeit. Vorbei wie im Augenaufschlag eines Blitzes kam einer, an den uns Porträts schon gewöhnen. Zerknüllter Soldatenmantel, ein spitzes Bärtchen aus Stahl, alle Nerven und Sehnen. Dem Jüngling, der sich an Scheidewegen ein Vorbild fürs Leben sucht, dem empfehle ich's, ohne lange zu überlegen. Lebe nach dem Genossen Felix. Viel zitierter Majakowski. Gut und schön. Schreckensbild Bolschewismus. Magischer Viersilber, roter Terror. Disharmonie der Revolution, die Gorki erschreckte vor tieferer Einsicht. Und nicht nur ihn. Es sollte doch alles nun in Ordnung kommen. Das Blutvergießen ein Ende haben, Friede sein. Und dann dieser Schlag ins Kontor, dieser Rückfall in Barbarei. Wie unpopulär. Unpopulär bei wem? Und stimmt das Wort Barbarei? Sanft ist die Revolution umgegangen mit ihren Feinden. Verwarnungen waren das Äußerste, Inhaftnahme selten. Entlassungen aus dem Gefängnis auf Ehrenwort. Man will es nicht glauben, die Regel. Generale des Zaren, Kerensky-Beamte, Vizemörder, entlassen auf Ehrenwort. Todesurteile abgeschafft. Es sollte versucht werden, alles in Ordnung zu bringen, ohne Vergeltung. Wie denn hätte auch jemals das Blut aufgewogen werden können, das jene vergossen? Das war zu viel. Und vielleicht genügte ja auch der Entzug ihrer Posten. Das ist dieser Glaube der Sieger. Dass der Mensch, jeder Mensch, veränderbar sei. Überzeugt zu sein, dass die Krone der Schöpfung, das vernunftbegabte Wesen Mensch, sich überzeugen ließe zur Vernunft. Und dies trotz des Begriffs Klasse, trotz der genauen, bitter erfahrenen Gewissheit, dass jede Klasse ihre eigene Vernunft hat. Und die Vernunft der Ausbeuterklasse ist Ausbeutung, Profit. Jedes Bemühen, die Verhältnisse so zu gestalten, dass sie sie bestimmt. Und nicht, dass sie nicht beweglich gewesen wäre, diese Klasse. Sie waren dann ja für Sowjets, Anfang der 20er Jahre, für Räte, für ein Stück dieser Revolution. Aber ohne Kommunisten. Seltsamer Zwang der Gesetzmäßigkeiten. Auch die DDR ist auszuhalten, ohne SED. Roter Terror. Das Wort klingt beklemmend, aber es trifft die Sache. Wenn mit Kommunisten das gemacht wird, was Antikommunisten mit ihnen nachgerade machen müssen, dann müssen Kommunisten, ob sie wollen oder nicht, das mit Antikommunisten machen, was sie mit ihnen machen müssen. Das ist, ihnen die Macht, den Einfluss, die Verbindungen, den Mut der Verzweiflung und wenn das alles nicht hilft, das Leben nehmen. So und nicht anders. Das ist nicht gesagt, weil es so getan worden ist und müsste jetzt gerechtfertigt werden. Oder es ist lange her und wir können den Mund füllen mit Redensarten, weil er uns nicht überquillt von Blut aus durchschossener Lunge. Das ist jetzt wie vordem so, dass Kommunisten die Zunge herausgerissen wird, die Ohren abgeschnitten, die Augen ausgestochen werden, Finger und Zehen gebrochen, die Haut abgezogen, das Geschlecht je nachdem bearbeitet wird. Dies Geschäft betreiben eben jetzt, während hiervon die Rede ist. Die Kommunistenfresser nicht anders als vor 60 Jahren. Und dem ist zu begegnen, dessen dieser Glaube der Sieger an die Veränderbarkeit des Menschen, jener menschlichste Idealismus der Kommunisten, wie wir sagten, er hat dennoch den Sieg davon getragen. Nicht als Glaube, nicht als Idealismus, sondern als kommunistisches Prinzip, das sich nach der Befreiung im Jahr 1945 an uns selbst vollzog, das sich davor schon vollzogen hatte an deutschen Soldaten in sowjetischer Kriegsgefangenschaft, das sich vollzieht zur Stunde in Kuba und Vietnam etwa, an ehemals Hilfswilligen der Unmenschlichkeit, so wie es sich vollziehen wird in Angola und überall, wo dieses Prinzip sich Geltung verschafft. Das ist Dserzhinskis Prinzip. Das ist, Menschen zu Menschen zu machen, wozu Liebe gehört. So behaglich unser Leben doch ist. Belehrt werde ich, dass der Gegner nun feinere Methoden habe. Ästhetisch gebildete Ratgeber versichern mir, Faschisten und Konterrevolutionäre hätten ja gewissermaßen auch eine Entwicklung genommen. Sozusagen zu höherem. Gut, vielleicht nicht in Chile und Uruguay, ganz bestimmt auch in Afrika nicht oder Asien, aber in Europa, nicht wahr? Viel fehlt nicht, und Sie reden mir ein, es gibt einen Eurofaschismus. Euro-Konterrevolution. Euro-Brandstifter. Also alles mehr kultiviert, wenn überhaupt. So jedenfalls, wie der kleine Moritz sich das vorstellt, was heißen soll, wie ich es mir vorstelle. So direkt und primitiv, so humorlos und unintelligent. Ach nein. Dümmster der Aberglauben, dass nicht im entscheidenden Augenblick der lustige Europäer, der Kultivierte, der dir in liebenswürdiger Offenheit bereits mitgeteilt hat, er wolle dein Hab und Gut, Land und Leute, diesen ganzen Sozialismus an sich bringen. Und du zeigst kein Entgegenkommen? Dich liquidiert. Erledigt. Einfach so. Direkt und primitiv. Humorlos. Und unintelligent. Ich bin, sagt Dserzhinski, noch für keinen Augenblick von dem Weg abgegangen, der zur allgemeinen Lebensfreude führt, sagt Dserzhinski, der proletarische Jakobiner. Freude, sagt der Eisige. Allgemein, sagt der Unterscheidende. Felix, der Glückliche. Sein Bild über meinem Schreibtisch zeigt den Kopf. Profil, linke Seite, den Blick nach rechts, von wo die Aufgaben kommen. Mit Bomben, mit Gift, Pistolen und Panzerwagen, mit Manifesten und Unterschriftslisten, mit Dollars und Pfunden, gefälschten Scharwonzen, gut und schlecht besoldetes Fußvolk und Bonzen, Zivilisten und Uniformierte, Nonnen, Popen und Diplomaten, ungeheuer sensible Dichter, unter Bujoni-Mützen, gekauftes Gelichter, die Internationale des Kapitals, die Geschichtskorrigierer, heute wie anno dunamals. Es ist unsinnig, Porträts zu deuten von Leuten, deren Leistung wir kennen. Und doch die Verführung in den Augen zu lesen. Ist er glücklich gewesen? Sollten wir lieber die Briefe studieren, Referate durchforschen, Zeugen hören? Lunacharsky beispielsweise, in der Angelegenheit der Kinder. Und in seinen Augen, also auch er hat's mit ihnen, flackerte sofort die uns allen vertraute, etwas fiebrige Glut entfesselter Energie. Winter 21. 4 Millionen Waisenkinder, frierend, hungernd, verlumpt, nach Wolfsgesetz von Leitwölfen organisiert, südwärts drängend, weil Wärme erhoffend, Früchte immer grüner Gewächse, gelobtes Land, wie Wölfe beißen sie um sich, fallen her über die noch Schwächeren, reißen einander, Kannibalismus, Gewalt. Kinder! Kinder. Schaum auf den Wogen der alles umstülpenden Revolution. Opfer, jauchzen die Fotoreporter in Paris und Berlin, Sowjetparadies. Ich glaube, sagt Dzerzhinsky, dass unser Apparat einer von denen ist, die am exaktesten arbeiten. Er hat überall seine Verbindungen. Mit ihm rechnet man. Er ist ein wenig gefürchtet. Und außerdem stößt man bei einer solchen Sache, wie es die Rettung und Versorgung der Kinder ist, auch auf Räuberei und Schlamperei. Die Rettung der Kinder wird sich wiederholen, ein Vierteljahrhundert danach und in Deutschland nun. Und deutsche Waisen werden es sein, Strandgut des Kriegs, um die sich Sowjetmenschen kümmern, Journalisten der täglichen Rundschau, weil, so begründet Oberst Kirsanow, Chefredakteur, das Verhalten der Sieger, Befreier, unsere Tradition aus den Jahren nach der Revolution, Hilfe dem Kind, Sorge um das Kind, auch hier in Deutschland gilt. Und nach Rügen hinauf in das Kinderheim Wieg rollen Lastzüge der Roten Armee. Mit Kohle, Kleidung und Nahrung. Und ein LKW, der kommt direkt aus dem Erzgebirge. Mit Spielzeug. Und Weihnachten 46 wird Jakow Jakowlowitsch Neudorf, Lehrer aus Odessa und Zeitungsmann, bei denen sein, deren Väter die Kinder seiner Heimat zu Waisen gemacht. Ja, sie selbst, vielleicht seine Schüler, getötet haben konnten. Und trocknet Tränen und lacht mit den Beschenkten und wird sich fragen, ob das nicht doch schlecht gehandelt sei. Im Angesicht der eigenen Opfer. Aber die Kraft seiner Seele ist aufgefordert, ihn nicht im Stich zu lassen. Jetzt, bei der Behauptung des höheren Anspruchs, flackert fiebrige Glut, sagt Lunacharsky, allen vertraut. Sagst du, behutsamer Hüter der Proust und Block, der zarten Gebilde authentischer Kultur, der Menschheitsbeweise. Ach, hättest du doch die Wörter sorgfältiger gewählt, Intimus der Literaturen. Was du fiebrige Glut nennst, könnte es nicht Erschöpfung gewesen sein? Die tödliche Müdigkeit des Schlaflosen, der weiß, wenn dies nicht geschafft wird, ist nichts geschafft. Warum das alles? Warum der ganze Aufwand? Warum Revolution, wenn die Kinder verkommen? Diese eine Sekunde im Weltgeschehen, da einer einen Schritt über das ihm möglich Erscheinende hinausgehen muss, das Erreichte zu garantieren, seinen Bestand zu sichern. Auch das Richtige muss doch wohl gerechtfertigt werden. Und nicht immer ist einer zur Hand, der das für dich besorgt. Es gibt Augenblicke, da rechnet jeder mit dir. Da darfst du nicht sterben. Da darfst du nicht einmal schlafen. Da kann dein Versagen 10 verlorene Jahre bedeuten. Oder mehr, oder weniger, meistens mehr. Eine Partei, in der jeder sich auf den anderen verlässt, ist nichts, wenn du nicht davon ausgehst, dass du das bist, auf den sich die anderen verlassen. Flackert fiebrige Glut. Macht keinen Fanatiker aus ihm. Fanatiker sehen nicht hin. Dieser Mann hat hingesehen. Befehl über die Strafpolitik der Tscheka vom 8. Januar 1921. Die groben Bezeichnungen, Kulak, ehemaliger Offizier, Adliger und andere, konnten wir, um zu unterscheiden, ob es sich aufgrund der äußerlichen Klassenmerkmale um einen von uns handelt oder nicht, früher anwenden, als die Sowjetmacht noch schwach war. Jetzt müssen wir genau und konkret wissen, was der Ehemalige treibt, damit seine Festnahme auch einen Sinn hat. Andernfalls werden die Spione, Terroristen und geheimen Anstifter von Aufständen in Freiheit umherspazieren und die Gefängnisse mit Leuten überfüllt sein, die sich mit harmlosem Geschwätz gegen die Sowjetmacht abgegeben haben. Unbarmherziges Jahr, 21. Meuterei in Kronstadt. Neue Konzeptchen aus alten Kreisen. Arbeiteropposition. Linkskommunisten. Nieder die Bolschewiki! Dann Missernte. 20 Millionen vor leeren Tellern. Das Transportwesen. Vergangenheit. Wer übernimmt es? Dzerzhinsky. Schier unüberwindliche Schwierigkeit. Gesättigten Qualen des Hungers zu schildern, in Frieden lebenden Krieg zu beschwören. Auch wer den Ernstfall simuliert, spielt ihn eben doch nur, und so erfreulich es ist, wenn im Manöver ganz selbstverständlich die Guten siegen, weil wir überzeugt sind, das Gute siegt, so heilsam wäre doch die Voraussicht gelegentlicher Niederlagen. Exemplarischer Felix Edmundowitsch, Berufsrevolutionär, Tschekist, Retter der Kinder, Tschekist, Innenminister, Tschekist, oberster Eisenbahner, Tschekist, erster Wirtschaftsfunktionär, Tschekist. Nie etwas anderes als dies. Arbeiter der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Internationalist, Pole, Russe und Deutscher. Nach deinem Kampfgefährten Marschlewski heißt eine Berliner Straße. Der war in Berlin begraben. Seine Asche wurde nach der Befreiung zurückgeführt in die Heimat, nach Polen. Ja, auch Deutscher, wie Lenin Deutscher gewesen sein konnte, weil es nicht darauf ankam, wo einer Kind war, obwohl es darauf ankommt, woher du kommst. Überall rauschen die Bäume im Wind. Aber zu Hause, wo du es zum ersten Mal hörtest, war es doch so, dass du, wenn du es anderswo hörst, sagst, wie damals, zu Hause. Ja, auf deine Weise auch Deutscher. Oder Franzose oder Engländer oder Amerikaner, das ist nicht wichtig. Vaterlandslose Gesellen nannten die Völkischen jene, deren Absicht es war, die Vaterländer bewohnbar zu machen. Lenin, das Nationale respektierend, das Gewachsene, die Sprache, die Fahne auch, die Bräuche, die Märchen, die Lieder, die Landschaften, die Feindschaften, die Freundschaften, die Geschichte, den Stolz, die besondere Schönheit der Frauen, die besondere Kraft und den Edelmut der Männer, die Art, wie die Häuser gebaut sind und wie man darin den Fremden willkommen heißt. Lenin lehrte Vaterlandsliebe die Internationalisten. Kommunistisches Weltbürgertum die Patrioten. Ein Kapitel für sich, das Bibliotheken inzwischen füllt, Filme, Vermutungen füttert, Gerüchte drängt. Unheimliche Heimlichkeit der lautlosen Front. Tschechist im feindlichen Lager. Das kann draußen sein, tausende Kilometer von jedem zu Hause. Vielleicht aber auch nur ein paar Straßen weiter. Am Tisch konspirierender Freiheitsapostel. Kundschafter. Unbekannter Freund. An unbekanntem Platz. Einsamer, unbesungener Sieger in vielen besungenen Schlachten. Weithin namenloser. Hinter verschlossenen Türen ausgezeichneter. Verlorener Verlierer auch. Durch Versagen aus Schwäche oder Leichtsinn oder durch Verrat oder durch allgemeinere Umstände. Und verloren drei Große, aufgetaucht aus der Anonymität. Oberst Abel, Rudolf Iwanowitsch, gebürtiger Petersburger, sein Vater Arbeiter, Mitglied des Kampfbunds zur Befreiung der Arbeiterklasse, den Lenin leitete. Kim Philby, eigentlich Harold A. Russell statt Kim. Geboren in Indien, Kolonialbeamter der britischen Krone, der Vater. Sorge, Richard. Geboren in dem Dorf Adjikent, Aserbaidschan. Vater Deutscher, Ingenieur in Baku. Mutter russischer Arbeitertochter. Sorge also, Großneffe des Marx- und Engelsgenossen Friedrich A. Sorge, Richard Sorge also, aufgewachsen in bürgerlicher Geborgenheit zu Berlin, später Sowjetbürger, Tschechist, Nazi-vertrauter Tschechist, hingerichtet in Japan am 7. November 1944. Dem 27. Jahrestag der Oktoberrevolution. 6 Monate vor dem Ende des Krieges, dem Triumph seiner Brüder in der Roten Armee, die er gewarnt hatte, auf den Tag genau vor dem Überfall, mit dem gerechnet wurde, aber an den niemand glauben wollte. Ein viertes. Die rote Kapelle. Das Ätherorchester. Das Unbezahlte, das Freiwillige. Antifaschisten. Ja. Aber das sagt nicht die ganze Wahrheit, denn es waren Tschechisten, auch diese Genossen, die Niedertschecker angehörten. Arbeiter der Partei, auch sie, die nie ihr Mitglied waren, die nur dem einfachen Gebot gehorchten, dass wer Mensch sein will, sein Dasein nicht bloß mit dem Betreiben des eigenen Überlebens ausfüllen darf, sondern unausgesetzt in den Bau der Bedingungen sich teilen muss, die der Mensch braucht, sich seiner Würde bewusst zu werden. Wir wissen, unter der Flagge Mensch segelt allerlei, auch in der grundsätzlich sozialistischen Ordnung, die unser Hinterland ist, unsere unwiderrufliche Befindlichkeit, sind wir einigermaßen durchwachsen, was den Menschen anbetrifft. Es wird auch bei uns noch gestohlen, gelogen, demoliert, betrogen, geschoben, intrigiert, Feuer gelegt, umgebracht, vernachlässigt, vergewaltigt, verleugnet, denunziert, geheuchelt, eingeglättet, vertuscht, aufgebauscht, auf den Strich gegangen, gesoffen, geprügelt. Und in stillen Winkeln blüht zart Korruption. Dies und anderes. Lauter Kennzeichen, keins Male dessen, das überwunden werden muss. Das aber Gelegenheit hatte, in Jahrhunderten zu dem zu werden, was sehr nachsichtige, geduldige und lebenspraktische Naturen gern das Menschliche nennen. Zugegeben, eine Liste von Untugenden ist kein erfreulicher Anblick. Doch glaubt mir, ein Verzeichnis nur von schönsten Eigenschaften als den ausschließlichen Merkmalen der Befreiten, beinahe noch weniger. Fadeste Poesie. Die Liste der Untugenden wird geringer werden, von Generation zu Generation. Nicht, indem wir die Posten zu kosmetischem Zweck willkürlich streichen, vielmehr, indem wir beharrlich ihre Untauglichkeit für das Fortkommen des Menschen nachweisen. Bei uns und anderswo. Diese Sätze stehen in den Parteidokumenten der Kommunisten von Uruguay. Wir sind weder eine Sekte noch eine ausgewählte Gruppe von Verschwörern. Wir sind von der Arbeiterklasse und dem Volk hervorgebracht worden und daher sind wir ganz gewöhnliche Menschen. Einfach und bescheiden. Wir lieben Brot und Wein, Frauen und Kinder, den Frieden und den treuen Freund, Gitarren und Lieder, Sterne und Blumen. Wir sind weder verbittert noch entartet, noch Menschen, die das Leben in den engen Rahmen der Phraseologie zwängen. Unser Lehrer Marx griff den Ausspruch des Terentius, nichts Menschliches ist mir fremd, auf und machte ihn zu seiner Maxime. Und gerade deswegen verstehen wir den großen Lenin, den menschlichsten der Menschen, der Beethovens Appassionata liebte, zugleich aber das Schiff der Revolution sicher steuerte und dem Feind gegenüber unbeugsam war. Aus dem gleichen Grund zollen wir dem unauffälligen Heroismus der revolutionären Alltagsarbeit Achtung und fürchten nicht, dabei Folterungen, Kugeln und den Tod hinnehmen zu müssen. Das ist das Menschliche. Das Leben zu lieben, zu Freundlichkeit fähig zu sein, zu Güte, zu Zorn, zu Gerechtigkeit, zu Trauer, zum Frieden, zum Kampf. Aber auch dies, dass Freundlichkeit, Güte und Zorn eine Richtung haben, der Kampf ein Ziel, das Leben mithin einen bestimmten Sinn, dass Trauer mich nicht lähmt, der Friede mich nicht sorglos macht und dass die Gerechtigkeit der Kommunismus ist. Erkämpft das Menschenrecht. Wir wissen, das Menschenrecht, das gute Recht auf das Menschliche, das alle Rechte einschließt, außer dem einen, nämlich die bürgerlich-kapitalistische Verhunzung der Menschenrechte für Recht zu halten, hat mit der Oktoberrevolution seine einzige, seine endgültige, seine historische, seine reale Chance wahrgenommen. Die Arbeitermassen und die Dorfarmen Russlands taten, geführt von den Kommunisten, den entscheidenden Schritt zur zweiten Erschaffung der Welt. Aber diese Spekulationen, denen einige hierzulande und bei den Nachbarn nachhängen, unter Ausnutzung sogenannter Spielräume, was ein bisschen an Kinderzimmer gemahnt, aber der Ausdruck stammt nicht von uns. Diese diversen Sozialismen, die sie sich meist nicht ohne eine gewisse marxistische Vorbildung und einschlägiges Vokabular ausdenken, diese Briefe, die sie schreiben, diese Interviews, die sie geben, diese so ganz und gar nicht originellen Parolen, die sie einander im Dickicht der Meinungen zurufen, diese gewaltigen Sprüche, die sie im Namen der Emanzipation klopfen. Das Komische an ihnen ist, sagt Dserzhinsky, dass sie überhaupt nicht erfassen, wie lächerlich sie vor der Geschichte dastehen. Gleichwohl die revolutionäre Langmut der Kommunisten auch dieser Prüfung aussetzend, wird die Geschichte sich nicht damit begnügen, sich vor Vergnügen am Anachronismus auf die Schenkel zu schlagen. Sie wird auch Nein sagen und auf Köpfe schlagen, wenn sich herausstellt, dass die Diktatur des Proletariats, die Macht des Volks, in Frage gestellt wird. Felix D. stirbt in den Sielen, im 50. Lebensjahr. Die Lebenserwartung von Wirtschaftsfunktionären ist nicht sonderlich hoch, scheint's. Das heiße, tapfere Herz versagt den Dienst. Der kühle, kühne Verstand verlischt. Die Hände, die sauberen Hände des Tschekisten, kommen auf immer zur Ruhe. Heimgekehrt von einer Sitzung des Rates der Volkskommissare, heimgekehrt aus einem der Gefechte, der Zahllosen, für die Geschlossenheit der Partei, gegen Opportunismus, gegen Pessimismus, gegen flennende Mutlosigkeit angesichts der Gebirge von Arbeit, verzagender Parteimitglieder, für die besonnene, unbeirrbare, kommunistische, das heißt nie zuvor bewerkstelligte Lösung der wesentlichen Fragen der Menschheit. Heimgekehrt vom gewöhnlichen Tagwerk also. Erschöpft denn nun doch, während der letzten Rede, die sein Vermächtnis ist, presst er mehrmals die Faust gegen die Brust, was als Geste missdeutet wird, will er sich niederlegen, für eine kleine Weile, aus Vernunft. Seine Frau, ach, er hat eine Frau, einen Sohn, will ihm helfen. Nur so, aus Liebe, die so wenig Zeit hatte in dieser Zeit, die Decke seines Lagers zurückschlagen, aber das mache ich selbst. Als sie nachsieht, ob er endlich schläft, ist er tot. Es gibt keine Nachricht darüber, dass man das Ende Dserzhinskis gefeiert hätte, auf der anderen Seite. Auch Lenins irdisches Sterben hat niemand dort ernst genommen. Und wenn, war es Wunsch, kaum Hoffnung. Die Ahnung, dass diese Menschen von Dauer wären, wie etliche vor ihnen, wie Millionen nach ihnen, war hart. Gewiss ist, Genossen, diese Ahnung hat nicht getroffen.